So, jetzt sollte es funktionieren, jetzt solltet ihr mich hören. Das ist MMA Radio auf Non-PG hier auf YouTube und mein Name ist Ricky Palm. Ich spreche nach UFC Pay-Per-Views und auch nach normalen UFC-Events immer so ein bisschen über das, was letzte Nacht passiert ist, gebe so meine Meinung zu den Kämpfen ab und zu der ein oder anderen Entscheidung der Punktrichter, wage dann einen kleinen Ausblick auf das, was die Kämpfer, die Siegreichen und natürlich auch die unterlegenen Kämpfer in den nächsten Wochen zu erwarten haben und beziehe, soweit das geht, natürlich den Chat mit ein, der bei jeder Live-Ausgabe von MMA Radio natürlich auf YouTube zu erreichen ist und hoffe, dass sich da wieder einige Leute versammeln. Es gab gerade so einen kleinen Fuck-up. Ich habe ehrlicherweise vergessen, mein Mikrofon einzustecken und habe hier einfach so vor mich hingesabbelt und habe dann immer mal wieder in den Chat geguckt und überall stand kein Ton, kein Ton. Und ich dachte schon, das kann doch wohl nicht angehen, dass ich jetzt hier wieder ein kleines Tonproblem habe, nachdem ich ja schon mit dieser Hangout-Funktion vor 2-3 Wochen mal ein Problem hatte. Damals ging das irgendwie nicht so richtig mit dem Video und ich dachte schon, oh nee, nicht jetzt auch noch ein Tonproblem. Aber es war mein Fehler und damit kann ich dann natürlich auch leben, gar keine Frage. Ja, UFC 202 liegt hinter uns und man hat das Gefühl, dass es so viel zu bereden gibt und eigentlich mal wieder noch mehr Fragen offen sind, als man im Vorfeld dachte, oder eigentlich dachte man im Vorfeld, dass viele Fragen beantwortet werden, so muss man sagen. Und im Nachhinein muss man sagen, ja, jetzt sind eine Menge Fragen offen. Es sind viele neue Möglichkeiten da für siegreiche Kämpfer, für unterlegene Kämpfer. Und man freut sich eigentlich auf das, was so kommen mag. Gestern habe ich ja erzählt, ich bin nicht so gehypt, was UFC 202 angeht, als ich vielleicht noch dachte, dass ich sein würde. Das hat sich auch so gehalten. Also es war nicht so, dass ich nach der Countdown-Show mehr Lust auf 202 hatte. Ich habe auf jeden Fall Bock gehabt auf den Kampf, gar keine Frage. Aber ich dachte, das wird sich bei mir dann noch irgendwie deutlicher zeigen, dass ich mir vielleicht dann noch überlege, den Pay-Per-View live zu gucken. Das habe ich nicht getan. Ich bin direkt nach der Countdown-Show ins Bett. Ich war so im Eimer. Bin heute Morgen um 7 Uhr aufgestanden, habe mit den Prelims begonnen und habe mich dann durchgetankt bis zum Main-Event, gar keine Frage. Ich habe die Main-Card, den Pay-Per-View auf Run Fighting gesehen. Ich weiß, es gab schon wieder einige Probleme mit Run Fighting. Vielleicht mal an die Jungs, die das Ganze jetzt hier gerade im Chat mitverfolgen. Ihr könnt mal schreiben, ob ihr auch Probleme hattet mit Run Fighting. Ich war davon nicht betroffen. Bei mir lief alles völlig problemlos. Ich habe heute Morgen um 10 Uhr den Pay-Per-View gebucht. Konnte ihn angucken. Ich konnte ihn natürlich auch problemlos buchen. Aber wenn man auf die Run Fighting Facebook-Seite guckt, gibt es da wieder einige Leute, die Probleme hatten und auch Screenshots gepostet haben. Leute, die den Pay-Per-View schon im Vorfeld gekauft haben, dann auf einen Link geklickt haben, den sie, glaube ich, mit der Bestellung des Pay-Per-Views bekommen haben und dann auf einer leeren Seite landeten, also einfach auf so einer Seite mit einer Fehlermeldung. Und das sind natürlich schon wieder Umstände, die Run Fighting da präsentiert, die gar nicht gehen. Ich bin froh, dass bei mir alles funktioniert hat, dass ich keinerlei Probleme hatte. Eins fällt mir ein kleines Problem gab es dann doch. Ich fand den Ton ein klein wenig blechernd. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das an Run Fighting lag oder an der UFC, aber es hat sich, also die Tonqualität war nicht ganz so gut. Die war jetzt auch nicht katastrophal schlecht, aber ja, so ein Ticken blechernd. Also das war schon mal besser, so kann man sagen. Ansonsten hatte ich heute glücklicherweise keinerlei Probleme mit Run Fighting und auch nicht mit dem Fight Pass. Wir mussten nicht auf Datsun, ich weiß, das heißt The Zone, aber ich habe gesagt, es bleibt bei Datsun, gar keine Frage. Ich habe extra schon für die neue MMA Radio Podcast Ausgabe mir auf meinem Nibbleboard das berühmte Datsun-Lied von Otto Walkes drauf gemacht, das ich immer einspielen wollte, wenn es um Datsun geht. Das hat sich jetzt aber wahrscheinlich erledigt, weil Datsun die UFC nicht zeigt, Stand heute. Aber mal gucken, was da noch kommt. So, da möchte ich eigentlich gar nicht lange um den heißen Brei rumreden und möchte gleich mal meine Erlebnisse schildern sozusagen. Also 202, ich beginne wie immer mit dem Main-Event. Denn ich glaube, das wird die meisten auch interessieren. Vorneweg, ich habe den Kampf auch für Conor McGregor gewertet. Runde 1, 2 und 4 gebe ich Conor McGregor. Die dritte Runde, oder anders, die zweite Runde, ich kann mich damit zufrieden geben, wenn der ein oder andere sagt, die zweite Runde geht an Nate Diaz, weil er gegen Ende der zweiten Runde einfach sehr, sehr dominant war. Und ich bin der Meinung, dass wenn ein Kämpfer eine Runde stark beendet, ist das höher zu werten, als zum Beispiel, wenn ein Kämpfer eine Runde stark beginnt. Allerdings war die komplette zweite Runde geprägt oder wurde geprägt von Conor McGregor. Und ja, Nate konnte erst so in den letzten 70, 80 Sekunden richtig Gas geben und wirklich dann für Schaden zuerst ab 40 Sekunden vor Schluss sorgen. Das war mir dann eigentlich zu wenig, um ihm die zweite Runde zu geben. Die dritte Runde wurde bei dem einen oder anderen mit 10-8 für Nate Diaz gewertet. Auch da würde ich nicht gegen argumentieren wollen. Für mich war es noch nicht ausreichend, um die Runde 10-8 an Nate zu geben. Ich würde sagen, wenn, dann würde ich, also wenn ich Nate Diaz die dritte 10-8 gebe, kannst du die erste Runde vielleicht sogar Conor McGregor 10-8 geben, denn es gab die Knockdowns. Mipa schreibt das hier gerade auch im Chat, zweimal gegen Nate zu Boden in der zweiten. Gar keine Frage. Das ist auch ein Grund gewesen, warum ich die zweite Runde an Conor McGregor gebe, aber zurück zur dritten Runde. Es war schon sehr dominant, was Nate Diaz da gezeigt hat, aber es war nicht so dominant, dass ich ihm die Runde 10-8 geben würde. Aber wenn jemand sagt, hey, das war für mich eine klare 10-8 Runde, ich argumentiere da nicht dagegen. Also ich kann damit leben, wenn jemand sagt 10-8 und dann hätte man ein Unentschieden. Also das, damit kann ich leben. Die vierte Runde war für mich fast die ausschlaggebende Runde für den ganzen Kampf, denn ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber gestern habe ich im Endeffekt Ähnliches vorausgesagt. Ja, ich habe gesagt, ich glaube, dass Conor McGregor in den ersten 2,5 Runden den Kampf beherrschen kann, aber dann wird er ein konditionelles und ein mentales Problem bekommen. Und im Endeffekt hat sich das ja so auch eingestellt, mit der Ausnahme, dass Conor McGregor richtig stark in der vierten Runde zurückkam. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Das ist wirklich nicht leicht, vor allem, wenn man diesen Status eines Conor McGregors hat. Das muss man sich halt einfach vorstellen. Du bist ein absoluter Superstar, hast alles erreicht und das Geld fliegt dir zu. Du musst im Endeffekt nie wieder für irgendwas arbeiten, denn du hast genug Kohle. Sich dann zu motivieren und nach so einem Beatdown in der dritten Runde so stark zurückzukommen, eben in der vierten Runde, da gehört schon einiges dazu. Und eine ähnlich starke Leistung hat zum Beispiel John Jones mal gegen Alexander Gustafsson gezeigt. Und das hat mir auch wirklich viel Respekt abverlangt dann. Und da habe ich auch meinen Hut gezogen vor John Jones. Und ähnlich sehe ich das jetzt mit Conor McGregor. Das war für mich die entscheidende Runde, dass Conor es da geschafft hat, nochmal zurückzukommen. Natürlich liegt es auch daran, dass Nate Diaz angeschlagen in den Kampf gegangen ist. Das wissen wir mittlerweile auch. Nate Diaz hat sich vor circa 4 Wochen eine Knieverletzung zugezogen und konnte daraufhin kein Jiu-Jitsu mehr trainieren. Und 2,5 Wochen vor dem Kampf hat er sich dann auch noch einen schweren Rippentreffer beim Sparring eingefangen und konnte danach nicht mehr sparren und hat eigentlich nur noch Laufen gewesen und Radfahren und hat so ein bisschen Schattenboxen gemacht. Also keine ideale Vorbereitung für Nate Diaz für diesen Kampf. Auch hier muss man wieder sagen, gibt es natürlich auf Twitter jetzt einige Leute, die sofort anfangen zu schreien, ja, da soll man die Klappe halten und das sind alles nur Ausreden. Ich bin auch kein Fan davon, wenn man im Nachhinein dann sagt, hier hatte ich Probleme und da habe ich Probleme gehabt. Andererseits, wenn du dann wirklich Verletzungen hattest und du bist in diesen Kampf nicht 100% fit gegangen, dann kannst du das danach auch erwähnen. Und er hat ja gesagt, ich möchte jetzt überhaupt keine Ausrede finden. Ich habe den Kampf auf dem Punktzettel verloren, aber ich glaube, Nate Diaz, ich meine mich zu erinnern, hat bei der Pressekonferenz gesagt, er selber dachte, er hätte den Kampf sogar gewonnen. Aber ich kann damit leben, wenn Nate Diaz uns erzählt, dass er halt angeschlagen in diesen Kampf gegangen ist, finde ich das okay. Und ich denke mal, das Thema, dass jetzt hier irgendjemand betrogen wurde, das wird uns nicht allzu häufig beschäftigen. Das ist auch noch kurz mal abzuschließen. Gibt ja auch ein paar Nate Diaz-Fans, die der Meinung sind, dass Conor McGregor diesen Kampf hätte verlieren müssen aufgrund der dritten Runde. Und manche sagen, ja, die zweite Runde würde ich auch noch Nate geben. Also das alles mal beiseite gelegt, finde ich, war das, habe ich gerade einen Faden so ein bisschen verloren. Ich habe mir jetzt gerade irgendwas verstrickt. Eigentlich wollte ich darauf zu sprechen kommen, dass Nate, wie gesagt, angeschlagen in diesen Kampf gegangen ist und dass das vielleicht dann auch mit reingespielt hat, dass er in der vierten Runde so ein bisschen durchschnaufen musste, nachdem er versucht hatte, in der dritten Runde Conor McGregor zu finishen. Denn das, ja, war deutlich sichtbar. Er hat versucht, den Deckel drauf zu machen in der dritten Runde. Das ist ihm nicht gelungen. Mit Sicherheit auch, weil Conor McGregor ein bisschen intelligenter zu Werke ging in den ersten drei Runden, ein bisschen kräftesparender agiert hat. Und auch das habe ich gestern erzählt, sich auf die Legkicks ein bisschen mehr versteift hat. Und diese Legkicks haben natürlich auch zur Folge, dass Nate so ein bisschen aus der Balance kommt. Ich meine damit nicht, dass er irgendwie umkippt, ja, nur weil sein Fuß häufig getroffen wurde. Aber es sorgt schon dafür, dass du nicht mehr ganz so sicher stehst, die Balance hast, die du brauchst, um vielleicht so die 100%igen zu landen. Und es spielt natürlich auch mental eine Rolle. Ja, wenn du immer damit rechnen musst, dass dein Gegner dich wieder am schmerzenden Fuß trifft, ja, bist du ein bisschen zurückhaltender. Und dann kommt noch dazu, dass er halt eben sowieso schon eine Knieverletzung hatte. Wenn es dann auch noch am rechten Knie war, dann muss das auch noch berücksichtigt werden. Er muss gleichzeitig aufpassen, dass er nicht wieder an der Rippe getroffen wird. Ja, also wenn Conor McGregor viele Kicks gegen den Fuß ablässt, kann es natürlich auch mal schnell Richtung Körper gehen. Also auch da muss er so ein bisschen aufpassen. Das heißt, das alles sorgt dafür, dass Nate Diaz vielleicht in dem entscheidenden Moment nicht all in gegangen ist. Ja, also das ist für mich dann heranzuziehen, wenn ich mir so überlege, was hat gefehlt in der vierten Runde, dass Nate den Kampf, den er dann eigentlich für sich oder auf seine Seite ziehen konnte, wieder abgeben musste an Conor McGregor. Denn diese vierte Runde ist für mich der Knackpunkt. Die hat sich Conor McGregor geholt und das war beeindruckend. Ansonsten von der Performance hat Conor im Endeffekt das gemacht, was man von ihm auch erwartet hat. Er hat versucht, sich konditionell ein bisschen besser einzuteilen. Also ist cleverer zu Werke gegangen, hat den ganzen Spinning-Shit zum Beispiel weggelassen. Ja, also er hat fast komplett auf Spinning-Kicks oder irgendwelche Wheel-Kicks verzichtet. Das ist für mich wirklich auffällig gewesen, weil das sonst ja auch einfach ein Stilmerkmal von Conor McGregor war, aber natürlich sehr kräfteraubend ist. Und dann hat er sich mehr auf die Leg-Kicks konzentriert. Das fehlte mir im ersten Kampf völlig. Das war auch definitiv ein probates Mittel. Und ich fand seine Takedown-Defense auch nochmal bemerkenswert, die von Conor McGregor. Auch die hat für mich dazu beigetragen, dass er diesen Kampf gewonnen hat. Denn wenn Nate vielleicht ein paar mehr Takedowns hätte landen können und sich dann auf dem Boden auf Conor McGregor drauflegen können, hätte er vermutlich auch die eine oder andere Runde, die dann enger war, wie zum Beispiel die zweite. Ich sag deswegen, mir ist schon klar, es gab da zwei Knockdowns, aber dennoch ist das eine enge Runde gewesen, weil Nate Diaz am Ende so aufgedreht hat. Und wenn er davor vielleicht ein oder zwei Takedowns gelandet hätte, wäre die Runde vielleicht zu seinen Gunsten gewertet worden. Deswegen spreche ich das immer wieder an. Also diese Takedown-Defense von Conor McGregor ist auf jeden Fall hervorzuheben. Und auch sonst fand ich das eine sehr, sehr solide Performance von ihm. Eine Champion-würdige Performance. Und es war einfach das, was man sehen wollte von so einem großen Kämpfer, der er sein will und, man muss es jetzt auch sagen, der definitiv ist. Also da gibt es nicht viel zu sagen. Wenn der Featherweight-Champion hochgeht in die Welterweight-Division und so eine Leistung zeigt, muss man das anerkennen. Bei Nate Diaz, ich kann keine direkten Fehler ausmachen, außer vielleicht, dass er sich wenig auf diese Takedowns konzentriert hat, die ihm vielleicht die Möglichkeit gegeben hätten, Conor McGregor konditionell noch so einen kleinen Schlag zu verpassen und natürlich sich dann knappe Runden zu holen, das habe ich gerade eben gesagt. Ansonsten war das eigentlich der Nate Diaz, den man kannte. Mit einer Einschränkung nach der dritten Runde, gerade dann in der vierten Runde, hat er aufgehört mit seinem bekannten Boxing, sage ich jetzt einfach mal. Also ich habe gestern darüber gesprochen, diese 1-2-Kombination von Nate Diaz gehört mit zu der besten oder mit zu der besten Kombo, ja, die man so im MMA-Sport finden kann. Er hat die einfach perfektioniert und hat die aber nicht mehr in der vierten Runde gezeigt, sondern hat sich so ein bisschen auf Legkicks konzentriert, was mich gewundert hat. Und irgendwie fühlte sich das auch so an, dass er mit diesem Switch den Kampf wiederum aus der Hand gegeben hat. Warum er das gemacht hat, kann ich jetzt hier natürlich nur schwer beurteilen, aber es wirkte für mich ein bisschen merkwürdig, weil er einfach sehr, sehr viel Erfolg hatte in der dritten Runde mit ganz schlichtem Boxing und Clinching. Und hat dann aus meiner Sicht da so den kleinen Fehler gemacht, dass er sich dann mehr auf Legkicks konzentriert hat. Insgesamt muss man auch mal sagen, zu den Statistiken, ganz interessant, Nick Diaz hat mehr signifikante Treffer gelandet als, habe ich hier gerade Nick Diaz gesagt? Nate Diaz hat mehr signifikante Treffer als Conor McGregor gelandet, hat die meisten Clinches für sich entschieden. hat einen Takedown auf seiner Seite. Aber wenn man Runde für Runde die Treffer sich anguckt, die beide Kämpfer gelandet haben, dann erkennt man eigentlich genau das, was sich auf den Punktzetteln später widerspiegelte, nämlich dass Conor in der ersten, zweiten und vierten Runde die Oberhand hatte und Nate in der dritten und fünften Runde die Oberhand hatte. War auch noch eine Statistik, die ich interessant fand. So, jetzt ist die große Frage, wie geht's natürlich weiter? Den Kampf an sich kann man jetzt noch nicht endgültig analysieren. Ich habe ihn jetzt einmal gesehen, ich werde mir den mit Sicherheit noch ein paar Mal angucken, weil, das kann ich ja auch schon mal sagen, es war für mich vermutlich der bislang beste Kampf des Jahres. Ja, ich würde schon sagen, es war einfach extrem dramatisch, weil die ersten beiden Runden sahen so aus, als ob Conor McGregor Nate Diaz hier wirklich relativ schnell finishen kann. Dann dreht sich das Blatt komplett und dreht sich in der vierten Runde nochmal. Und auch in der fünften Runde hatte man dann wiederum das Gefühl, dass sich das Blatt erneut wendet und Nate Diaz die Möglichkeit hat, Conor McGregor zu finishen. Also viel mehr Dramatik geht in einem Kampf einfach nicht. Dazu einfach einen tollen Stil von Conor McGregor zu sehen bekommen, auch Nate Diaz mit seiner Art zu kämpfen, immer wieder eine Augenweide. Und deswegen glaube ich, dass das bislang der beste Kampf dieses Jahres ist. Dazu kommt natürlich einfach auch was auf dem Spielstand. Ja, es war vermutlich einer der größten Pay-Per-Views in der UFC-Geschichte. Eines der von den Medienvertretern meist ersehntes Event der letzten Jahre. Also von daher, all das mit einbezogen, ist das für mich, glaube ich, der Kampf des Jahres bislang gewesen. Und deshalb werde ich mir den definitiv noch häufiger anschauen. Und dann kann man das auch besser analysieren. Was mir dann auch immer hilft, ist, den ein oder anderen Podcasts oder Videocast von wirklichen Profis mir dann anzugucken, die dann Dinge erkennen, die unser Eins überhaupt nicht bemerkt. Und das hilft mir dann aber wiederum, Kämpfe zu verstehen und auch Kämpfer zu verstehen. Ich stehe jetzt halt eben vor der Frage, zum Beispiel, wie kann es sein, dass Nate Diaz von einer erfolgreichen Strategie, ja, pures Boxing eigentlich in der dritten Runde gegen, ich weiß nicht, wann war das, in der vierten Runde, so nach 50 Sekunden plötzlich beginnt, Leg Kicks rauszuhauen. Also was ging da in ihm vor? Und meistens ist es dann so, dass Kämpfer oder wirklich gute Analysten eine Antwort auf solche Fragen haben. Und wenn ich die dann habe, dann kann ich auch nochmal im Podcast darüber sprechen. So, jetzt gucke ich mal kurz im Chat. Da gibt es bestimmt auch die ein oder andere Wortmeldung zu diesem Kampf. Ja, ich sehe es hier schon mal. Mipa hat schon angedeutet, dass er die zweite Runde klar an Conor McGregor gibt, weil er Nate Diaz zweimal zu Boden geschlagen hat. Wie gesagt, ich sehe es auch so. Zweite Runde geht an Conor. Ron King schreibt, knapper, aber einfach zu wertender Kampf. Ich sehe es genauso. Also es ist für mich relativ klar, erste, zweite, vierte Runde an Conor, vierte, fünfte Runde an Nate. Und was den Kampf halt so dramatisch gemacht hat, war, dass man in der dritten Runde das Gefühl hatte, dass dieser Kampf kurz davor ist, zu kippen und dann auch beendet zu werden. Ja, also Nate hatte wirklich die Zügel in der Hand und man hat einfach nicht damit gerechnet, dass Conor in der vierten Runde wieder so zurückkommen kann. Weil es fühlte sich, und es sah auch so, es fühlte sich nicht so an, sondern es sah auch so aus wie der erste Kampf zwischen den beiden, dass man zu Beginn einen sehr dominanten Conor McGregor sieht, der ein bisschen länger durchhält, weil er einfach seine Aktionen besser getimt hat und auch sich selber ein bisschen zurückgehalten hat in manchen Situationen und somit ein bisschen Kraft sparen konnte, aber eben eine Runde später als im ersten Kampf schwindet ihm so ein bisschen wieder die Kraft, so wirkte das und dann kommt er aber wieder in der vierten Runde so zurück und das war so nicht zu erwarten, jedenfalls nicht für mich. Bulli schreibt hier noch, dass Nate mit seiner E-Zigarette bei der Pressekonferenz danach so ein bisschen für Wirbel gesorgt hat. Das könnte übrigens noch interessant werden, kann man hier schon mal ansprechen. Nate Diaz hat bei der Post-Fight-Press-Conference sich einfach mal so eine E-Zigarette mit, ich glaube, das ist Cannabisöl oder so angezündet. Das ist, ich meine, die meisten, die jetzt hier zugucken und auch ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber er ist, glaube ich, bis zu 6 Stunden nach dem Kampf noch in Competition. Das bedeutet, er dürfte eigentlich sowas nicht zu sich nehmen. Und ich bin mal gespannt, ob das Folgen hat. Das ist natürlich jetzt alles hochspekulativ und man muss einfach mal abwarten, ob die Commissions darauf reagieren oder nicht und ob es überhaupt dann so ein Cannabisöl war oder nicht. Das müssen wir erstmal alles abwarten. aber sollte es so sein und man testet ihn jetzt, ja, kurz nachdem er das Ding sich da durchgepfiffen hat und der Test schlägt aus auf Cannabis, dann müsste das eigentlich eine Strafe zur Folge haben. Aber wie gesagt, erstmal abwarten, ob das alles auch nochmal nachhinein getestet wurde oder ob er mit seinen Post-Fight-Tests schon durch war. Aber wie gesagt, ich glaube, so 6 Stunden nach dem Kampf, bis zu 6 Stunden nach dem Kampf, gilt es als In-Competition. Deswegen müssen wir da mal abwarten, ob das noch Probleme nach sich zieht. Für den guten Nate. Ist ja vielleicht interessant, vielleicht versucht die UFC ja schon, und da komme ich dann auch noch gleich drauf zu sprechen, den 3. Kampf zwischen Nate und Conor McGregor schon für die New York Card anzusetzen. Und dann wäre es natürlich schlecht, wenn Nate Diaz gesperrt wäre. Was haben wir hier sonst noch? Der Oberschenkel sah schon brutal aus am Ende. Absolut. Oberschenkel von Nate Diaz war dahin, gar keine Frage. Aber das haben wir ja gestern auch schon besprochen. Es ist immer ein Problem der Diaz-Brüder, dass sie sehr fest auf ihrem rechten Fuß, also praktisch der Fuß, der vorne steht, stehen und sehr anfällig sind für Legkicks, die auch selten checken und somit dafür oder das Problem bekommen, dass sie viele Legkicks einstecken müssen. Das ist einfach ein Problem der Diaz-Brüder. Und offensichtlich auch der Teammitglieder der Diaz-Brüder, denn in dem Kampf Artem Lobov gegen, wie hieß der Typ nochmal, Alvia, muss man nachgucken, dass ich den Namen richtig ausspreche, da hat man es auch gesehen, dass er die Legkicks von Artem Lobov relativ häufig kassieren musste. Avila heißt der, genau. Komme ich vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Also das scheint ein Problem zu sein im Diaz-Camp, dass man zum einen dann nicht so leicht die Auslage wechseln kann und zum anderen auch offensichtlich nicht in der Lage ist, diese Kicks zu checken. Denn ich bin der Meinung, wenn du mal 2, 3 Kicks gecheckt hast, überlegt sich dein Gegner beim nächsten Mal, ob er wirklich wieder einen Leg-Kick raushauen möchte oder ob ihm das nicht mehr schadet, als wenn er die Leg-Kicks weglassen würde. Dann hat der Bulli hier noch, oh, guck mal, nee, Bulli nicht, Mipa hat noch geschrieben, werden Takedowns und Niederschläge gleich gewertet. Es gibt keine Richtlinien für einen Takedown und für einen Niederschlag. Also wie das zu werten ist, ist immer Auslegungssache der Punktrichter. Der eine Punktrichter ist der Meinung, ein Takedown ist gleichzusetzen mit einem Niederschlag, wobei das würde ich so nicht sehen. Ich denke, ein Niederschlag wird immer mehr gewertet als ein Takedown. Aber es ist natürlich auch eine Frage, was ist das für ein Niederschlag? Ja, schlägst du deinen Gegner nieder und der covert sofort, also schützt sich sofort und versucht einfach nur ein paar Sekunden rauszuzögern? Oder ist es einfach nur ein Niederschlag, dein Gegner bleibt liegen, schnauft kurz durch, hofft vielleicht sogar, dass du runterkommst in seine Guard und dass du dann davon profitieren kannst? So, glaube ich, hat das Nate Diaz versucht. Einfach am Boden ein bisschen liegen bleiben. Im besten Fall kommt Conor McGregor zu ihm runter. Und dann befinden wir uns in Nate Diaz Territorium sozusagen. Und es gibt natürlich auch Niederschläge, da sieht es dann so aus, als ob der Kämpfer fast schon K.O. ist, kommt dann aber nochmal zurück. Also das ist sehr unterschiedlich und es ist natürlich auch die Frage, was für einen Takedown zeigst du, ja? Also wenn du einen sehr, sehr krassen Takedown zeigst, der vielleicht dann auch noch so krachend zu Boden geht oder so dein Gegner, dann ist das natürlich auch nochmal beeindruckender als so ein Takedown, wo beide einfach mehr oder weniger umfallen. Also deswegen ist es schwer zu sagen, was jetzt für den Punktrichter an sich einfach die höhere Wertung erzielt. Aber prinzipiell würde ich behaupten, dass ein Niederschlag immer höher gewertet wird als ein Takedown. Ja, aber es gibt bestimmt auch Punktrichter, die das anders sehen, gar keine Frage. Bulli schreibt noch, die letzte Runde war leider zu früh zu Ende, weil es am Schluss auf dem Boden ging, das hätte ich gerne gesehen. Absolut, also ich fand es auch schon in der letzten Runde dann so ein bisschen grenzwertig, dass Conor McGregor wirklich ab der 2. Minute ständig auf die Uhr geguckt hat und offensichtlich schon wirklich starke konditionelle Probleme hatte. Und da hätte ich mir auch von Nate Diaz ein bisschen mehr Angriffslust gewünscht, ja, dass er sagt, ey, ich gehe jetzt hier all in. Andererseits, wenn er das Gefühl hatte, er liegt sowieso schon vorne, hat er bei der Pressekonferenz gesagt, er hat sich vorne gesehen. Mindestens 3-2 hätte er diesen Kampf an sich gegeben. Das bedeutet, wenn er sagt, mindestens, ging er vielleicht in der 5. Runde schon davon aus, dass er eigentlich mit 3 Runden vorne liegt, ja. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, ich gehe doch jetzt hier kein Risiko ein. gehe all in und Conor McGregor trifft mich irgendwie blöd und ich verliere diesen Kampf, den ich eigentlich schon inne habe. Könnte sein, dass das der Fall war. Aber ich bin auch der Meinung, wenn Nate ein bisschen mehr Gas gegeben hätte, gegen Mitte der fünften Runde, hätte er ihn vielleicht finishen können, Conor McGregor. Aber gestern habe ich auch gesagt, am Boden unterschätzt da mal den Conor McGregor nicht. Also ich bin immer noch der Meinung, solange Nate Diaz nicht in der Side-Control ist, hat Conor McGregor gute Möglichkeiten, sich auch gegen so einen extrem guten Jiu-Jitsu-Kämpfer wie Nate Diaz zu Wehr zu setzen. Und vor allem mit relativ wenig Zeit noch auf der Uhr und beide Kämpfer haben ja einen harten Kampf hinter sich. Das darf man natürlich auch nicht immer vergessen. Aber es wäre interessant gewesen, wenn der Kampf einfach nochmal 30 Sekunden oder 40 Sekunden länger gegangen wäre. Ist aber nicht. Von daher, auch Mipa stimmt dem zu. Hätte das auch interessant gefunden, wenn der Kampf einfach, oder wenn der Takedown früher gekommen wäre, sozusagen, oder so muss man es eigentlich sagen, weil das macht mehr Sinn, als zu sagen, der Kampf hätte noch länger gehen sollen, hätte Nate den Takedown früher gelandet, das wäre interessant gewesen, ja. Mipa fragt, glaubst du, dass Conor die zweite Luft bekommen hat oder Nate auch in der vierten die Luft gefehlt hat? Also für mich sah es so aus, dass Conor in die vierte Runde ein klein wenig gefestigter ging, also in der dritten Runde sah er ziemlich übel aus, hat ziemlich stark durchschnaufen müssen und ich habe das Gefühl gehabt, dass er wirklich platt ist. Und dann saß er da in seiner Ecke und aus meiner Sicht hat John Kavanagh da dann auch wirklich gute Anweisungen gegeben, hat gesagt, im Clinch bist du immer derjenige, der den Clinch für sich entscheidet, wenn du eben verschiedene Aktionen durchführst, die hat er ihm dann erklärt und hat ihm dann auch nochmal gesagt, wenn du dich gegen Nate lehnst, hol Luft, du kannst in den Momenten einfach so ein bisschen wieder regenerieren, nutz das aus, versuch da nicht gleich immer zu agieren, sondern schnauf einfach mal tief durch, nimm dir eine kurze Pause, Nate macht das Gleiche. Und vielleicht hat, also nicht, dass er das dann natürlich dann gleich so gemacht hat, aber vielleicht hat ihm das so ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, dass er nicht aus dieser Rundenpause ging und sich dachte, hey, hier ist gerade alles im Arsch, ich kann überhaupt nichts mehr gegen Nate Diaz ausrichten. Vielleicht hat ihm genau diese Ansage von seinem Coach die Kraft gegeben und die Gewissheit gegeben, dass er hier weiter nach vorne marschieren kann und auch ein Risiko eingehen kann. Und dann hat er ein paar Treffer gelandet und das reicht dann aus auf so einem hohen Niveau, dass der Kampf sich komplett wieder wandelt, ja, und dreht im Endeffekt, ja. Und ich denke, dass beides eine Rolle gespielt hat. Nate hat sich wahrscheinlich ein bisschen ausgepowert, weil er ihn unbedingt finishen wollte in der dritten Runde und Conor hat so einen Ticken die zweite Luft bekommen und ja, das war dann der Grund, warum er in der vierten Runde einfach der bessere Kämpfer war und sich diese geholt hat, meiner Meinung nach. Der Stinkefinger von Nate war auch geil, schreibt Mipa noch, Conor hat hier und da ja auf auch mal auf dem Fahrrad, was? Conor hier und da ja auch mal auf dem Fahrrad, achso, das meine ich, ja, habe ich jetzt auch häufig bei Twitter gelesen, dass der ein oder andere Conor McGregor so ein bisschen unterstellt hat, dass er davongerannt wäre. Und Nate hat bei der Pressekonferenz auch schon gesagt, eigentlich musst du dem Kämpfer dafür einen Punkt abziehen, wenn er so defensiv kämpft und praktisch dem Kampf wirklich aus dem Weg geht. Ja, kann ich ja nur so sagen. Also natürlich hat Conor McGregor versucht, als er gemerkt hat, er hat konditionelle Probleme, ist vielleicht auch ein bisschen angeschlagen, Zeit zu schinden. Und es hat einfach, ja, hat sich immer so weggedreht, ist so ein Stück zurückgelaufen und Nate ist dann hinterher marschiert. Andererseits war ja das ein großes Problem im ersten Kampf, dass er sich diese Zeit nicht genommen hat, ja, dass er versucht hat, weiterhin den Schlagabtausch zu suchen mit Nate Diaz und in solchen Momenten einfach nicht die Bremse eingelegt hat und sich einfach mal kurz zurückgezogen hat, Luft geholt hat und dann wieder nach vorne ging. Vielleicht war das jetzt hier ein Ticken zu viel, auch für meinen Geschmack ein Ticken zu viel Defensive dann so in der ja, eher vierten, fünften Runde, hauptsächlich dann in der fünften Runde. Aber warum er das gemacht hat, kann ich nachvollziehen und ich würde sagen, es ist noch nicht so schlimm gewesen, dass du ihm jetzt einen Punkt abziehen musst dafür. Aber es sieht natürlich blöd aus, klar. Wenn Nate Diaz da steht, will mit dir einen Boxkampf da bestreiten, mehr oder weniger. Und du rennst die ganze Zeit weg. Ich verstehe, dass man als Hardcore-Nate Diaz-Fan da so einen Hals bekommt, gar keine Frage. Da musst du Nate auch schnell hinterhergehen. Mipa schreibt gerade, Nate hätte dann auch schneller hinterhergehen sollen, wenn er damit ein Problem hat, dass Conor davonrennt. Ja, aber es ist natürlich auch in so einem Moment taktisch schwierig, das einzuschätzen, ob dich Conor McGregor jetzt gerade locken möchte, ja, dass du praktisch auf ihn zukommst, dass er sich dann, das darf man halt nicht vergessen, Conor McGregor ist ein absolut hochklassiger Konterkämpfer. Also er kann halt auch enorm gut auf von dir forcierte Angriffe reagieren. Jose Aldo, sage ich dann nur. Ja, also besser geht's nicht. Und vielleicht musst du das dann auch noch berücksichtigen, dass Nate Diaz in dem Moment nachdenkt und sich überlegt, okay, wenn ich jetzt direkt hinterher gehe, vielleicht laufe ich dann in eine Falle und kassiere dann auch einen Schlag. Also es ist schwer abzuwägen. Für Nate Diaz, was mache ich jetzt? Stürme ich hinterher, laufe in den Konter, stehe ich einfach nur da, rennt er die ganze Zeit vor mir weg. Schwere Situation für Nate Diaz in dem Moment, da die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Und auch, wir haben davon geredet, es ist in der fünften Runde gewesen, auch hier muss man sagen, dass Nate offensichtlich zu dem Zeitpunkt dachte, er liegt eh vorne auf dem Punktzettel. Und dann hat er vielleicht auch nicht die Notwendigkeit gesehen, jetzt mit allem, was er hat, hinterherzugehen. Könnte sein. Es ist alles, wie gesagt, ein bisschen spekulativ. Und wir wissen ja auch nicht so richtig, ob Nate wirklich davon ausgegangen ist, dass er auf dem Punktrichterzettel vorne liegt oder ob er das im Nachhinein nur gesagt hat, um den möglicherweise dritten Kampf zu hypen. Da sind wir schon bei dem, was ansteht für beide Kämpfer. Ich muss erst mal wieder einen Schluck trinken. Also, beide haben ja relativ schnell klar gemacht, dass sie gerne nochmal gegeneinander antreten würden, dritter Kampf. Conor McGregor hat gesagt, er würde das Ganze gern in der Lightweight Division veranstalten und ich bin auch der Meinung, dass es am meisten Sinn machen würde, wenn man jetzt einen dritten Kampf ansetzt, dass das dann wirklich in der Lightweight Division wäre. Dana White hat mehr oder weniger schon einen Riegel davor geschoben, hat gesagt, diesen Kampf wird es jetzt nicht als nächstes geben. Conor muss entweder seinen Featherweight-Titel jetzt verteidigen oder er muss den Titel abgeben. Conor hat bei der Pressekonferenz dann gesagt, das wird nicht passieren und die UFC wird mich dazu auch nicht zwingen. Und auch für Jose Aldo sieht das doof aus, wenn der Typ, der ihn innerhalb von wenigen Sekunden gefinisht hat, den Titel abgibt und er einfach wieder Champion ist. Ich meine, was wäre das für ein Champion? Alles Argumente, die ich nachvollziehen kann, sehe ich eigentlich, würde ich mal so sagen, fast genauso. Es wäre ein bisschen schwierig, dass dann irgendwie ja, so zu verkaufen, dass jetzt Jose Aldo wieder der große Champion ist, weil er halt eben von dem Typen besiegt wurde und zwar extrem deutlich, der jetzt den Titel abgibt. Aber was willst du machen, wenn Conor nicht mehr in der Featherweight Division antritt und über so einen langen Zeitraum, kannst du die Division aus meiner Sicht nicht ständig on hold halten, sondern dann musst du einfach mal klipp und klar entscheiden, nee, so geht's jetzt nicht weiter. Entweder du verteidigst den Titel oder du gibst ihn ab. Da bin ich absolut bei Dana White und ich glaube nicht, dass Dana White damit ein Problem hat, dass Conor gegen Nate noch ein drittes Mal antreten möchte. Ich glaube eher, dass Dana White ein Problem damit hat, dass Conor seinen Titel nicht verteidigt oder eben nicht abgibt. Denn es warten Kandidaten wie ein Max Holloway, wie ein Jose Aldo, auch wie ein Frankie Edgar darauf, dass es endlich wieder vorangeht in dieser Featherweight Division. Und Conor hält einfach diese Division weiter so ein bisschen damit auf, dass er jetzt sagt, nee, ich möchte vielleicht jetzt nochmal gegen Nate antreten. Er hat auch so ein bisschen angedeutet, dass er unter Umständen jetzt gegen Eddie Alvarez antreten würde, weil er ja gesagt hat, ich weiß nicht, ob es bei der Pressekonferenz war oder beim Joe Rogan Interview, vielleicht geht es beim dritten Kampf um den Titel und das würde ja bedeuten, also um den Lightweight-Titel und das würde ja bedeuten, dass einer der beiden den Lightweight-Titel erstmal gewinnen muss und ich glaube, dass wenn einer der beiden jetzt als nächstes um den Lightweight-Titel kämpft, dann müsste es ja wiederum Conor McGregor sein, also für mich macht jetzt keinen Sinn, Nate Diaz gegen Eddie Alvarez zu stellen, deshalb könnte man spekulieren, dass Conor McGregor, wenn er soweit fit ist, er ist ja humpelnd aus dem Oktagon rausgehüppelt, ist mittlerweile schon bekannt, er hat sich nichts gebrochen, es ist nur, ich glaube, so eine Knochenabschürfung oder so am Schienbein, wenn ich das richtig verstanden habe, sollte also relativ zügig wieder abheilen und wenn er dann für 205 in New York fit wäre, wäre das definitiv ein adäquater Main-Event, dass man sagt, Eddie Alvarez gegen Conor McGregor, ja, Champion gegen Champion, um den Lightweight-Titel. Und dann haben wir wieder das Problem, was ich gerade eben schon angesprochen habe, dass natürlich die Featherweight-Division aufgehalten wird. Ja, auch für Jose Aldo soll es weitergehen. Übrigens, da muss man auch noch was sagen. Conor McGregor hat ja gesagt, ich habe mir das Spielchen mit Jose Aldo schon einmal angetan. Da ging es die ganze Zeit hin und her. Jetzt kämpft man gegeneinander, jetzt kämpft man nicht gegeneinander. Er ist fit, er ist nicht fit. Er sagt einen Kampf ab, er sagt einen Kampf eben nicht ab. Also was Conor McGregor, glaube ich, auf die Nerven ging, war diese lange Zeit, bis er endlich dann gegen Jose Aldo antreten konnte. Und er hat in der Zeit vielleicht aus seiner Sicht viel Geld verloren und hätte schon in seiner Karriere noch schneller weiter vorankommen können, wenn Jose Aldo ihn nicht so aufgehalten hätte. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen im Hinterkopf, dass er sagt, wenn ich jetzt einen Kampf annehme gegen Jose Aldo, nehmen wir mal an bei 205, dann sagt der Aldo wieder kurz vorher, Mensch, jetzt zwickt's mir hier, ich kann gerade nicht antreten, wir müssen den Kampf verschieben. Von mir aus dann bei 207 am 30.12. und dann geht schon wieder Zeit ins Land. Und wenn Conor McGregor für sich die Möglichkeit sieht, bei 205 schon gegen Nate Diaz anzutreten, ja, in einem dritten Kampf oder gegen Eddie Alvarez, dann könnte ich mir vorstellen, dass er eher sowas bevorzugen würde und Jose Aldo einfach mal so außen vor lässt, weil, ja, ich würde diesen Kampf zwar nochmal gerne sehen, aber wir haben ihn einfach schon gesehen. Und deshalb könnte es sein, dass sich ein dritter Kampf mit Nate Diaz verkauft sich so oder so, aber es könnte auch sein, dass ein Kampf zwischen ihm und Eddie Alvarez, zwischen Conor McGregor und Eddie Alvarez in New York, der vielversprechendere Event sein könnte. Ja, wobei, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Main Event DC gegen Rumble in New York ist und der Co-Main Event Conor gegen, wobei, das können sie eigentlich nicht machen. Also das macht, glaube ich, auch Conor McGregor nicht mit, dass er ins Co-Main-Event geht. Und eigentlich hat man bei ihm auch immer von der Regel abgesehen, dass die höhere Gewichtsklasse eine Pay-Per-View-Card headlined. Haben wir ja gesehen, als er gegen Chad Mendes zum Beispiel angetreten ist und Chris Weidman und, wer war denn das? Das war nicht Weidman und Luke Rockhold, oder? Nee, das war, ich habe es jetzt vergessen. Gegen wen hat denn Chris Weidman da gekämpft? Es war doch auch dieselbe Card, oder? Sei es drum. Also auf jeden Fall ist man da flexibel, was den Main Event angeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass UFC 205 wirklich Conor McGregor gegen Eddie Alvarez als Main Event präsentiert und Daniel Cormier gegen Rumble Johnson als Co-Main Event. Das wäre für mich eigentlich ganz, ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich Bock drauf. Ich könnte auch damit leben. Oder nein, ich möchte eigentlich nicht gleich den dritten Nate Diaz-Kampf sehen. Ich finde es gut, wenn dann so ein bisschen Zeit vergeht. Natürlich ist es ein Risiko, dass Conor McGregor verliert, dass von mir aus auch Nate Diaz verliert, wobei er gesagt hat, er wird nicht antreten, er wird keinen anderen Kampf annehmen, bevor er noch ein drittes Mal gegen Conor McGregor hat kämpfen dürfen. Wenn er dabei bleibt und er kann es finanziell definitiv leisten, dann ist das Risiko da relativ gering. Und dann würde es vielleicht sogar noch mehr Sinn machen, dass man sagt, okay, wenn Conor wirklich um den Lightweight-Titel kämpfen möchte, dann in New York 205 gegen Eddie Alvarez. Es ist sowieso die Conor McGregor Show. Du kannst auch den Jose Aldo-Kampf machen in New York. Es ist völlig Latte. Die Leute werden diese Arena stürmen und die wird in Rekordzeit ausverkauft sein. Der Pay-Per-View wird gut gehen, gar keine Frage. Also ich behaupte mal, Nate Diaz spekuliert darauf, dass sein nächster Kampf gegen Conor McGregor ist und ich könnte mir vorstellen, dass Conor McGregor eher Interesse hat, um den Lightweight-Titel zu kämpfen, als seinen Featherweight-Titel aufs Spiel zu setzen. Und das wird interessant, wie die UFC dann entscheidet. Also da bin ich noch gespannt, ob es da nicht noch Ärger gibt in den nächsten Wochen, sage ich jetzt mal so. Was schreibt der Chat? Okay, würde ein brutaler Weightcut für McGregor werden? Ja, natürlich ist das Weightcut-Thema ein Problem für Conor McGregor, da sein Coach ja jetzt schon mehrfach gesagt hat, Conor kann eigentlich nicht ohne IV in der Featherweight Division antreten. Wenn das wirklich der Fall ist, ist ja alles schon klar, dann muss er den Titel abgeben. Und ich spekuliere auch weiterhin darauf, dass Conor McGregor bislang den Titel deshalb nicht abgegeben hat, weil der Titel wichtig ist, um Pay-Per-Views für, sag ich mal, Nichtwissende zu verkaufen. Es ist einfach ein Unterschied, ob Conor McGregor mit einem Gürtel auf dem Poster von UFC 202 zu sehen ist oder ohne Gürtel. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass für ihn einfach so der Faktor, dass er als Champion präsentiert wird, wichtig ist und dass er deswegen den Titel bislang noch nicht abgegeben hat. Die Entscheidung steht vielleicht schon, dass er nicht mehr in der Featherweight Division antritt, aber er möchte das erst dann sagen, wenn er vielleicht jetzt von der UFC diesen Kampf gegen Eddie Alvarez angeboten bekommt, um eben dann wieder in einem Titelkampf zu stehen. Aber ich glaube, dass Conor McGregor für seine Marke es für sehr wichtig erachtet, so einen Gürtel zu tragen oder zumindest so einen Gürtel auf seine Kampfposter irgendwie präsentieren zu können. Und vielleicht hat er sich da schon entschieden, so richtig rückt er mit der Sprache nicht raus. Ich meine, er hat bei der einen oder anderen Pressekonferenz gesagt, er wird wieder in die Featherweight Division gehen, wird seinen Titel verteidigen, wird dann nochmal aufräumen, wird Aldo auch nochmal zeigen, wer hier der Champion ist. Jetzt hat sich das wieder ein bisschen anders angehört. Man muss abwarten, wie sich das entwickelt für Conor McGregor in den nächsten Wochen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die UFC, insbesondere Dana White, schnell eine Entscheidung hören möchte. Denn ja, die Featherweight Division liegt im Endeffekt jetzt schon länger als ein Jahr da nieder. Denn es hat ja ewig gedauert, bis endlich mal Conor McGregor gegen Aldo kämpfen konnte. Und da wurden dann schon Kämpfer wie Max Holloway oder Frankie Edgar aufgehalten in ihrer, ja, in ihrer Karriere. Und eigentlich hätten beide schon längst um den Titel kämpfen müssen. Und das Risiko jetzt nochmal einzugehen und auch noch länger zu warten mit der Titelabgabe jetzt, sage ich mal, von Conor McGregor, das wäre für mich nicht besonders ratsam. Also man muss da jetzt mal Entscheidungen treffen, entweder als nächstes gegen Aldo oder Titel abgeben. Punkt. Sehr beeindruckende Performance von Anthony Rumble Johnson. Das ist der nächste Kampf, den ich kurz ansprechen möchte, denn viel gibt es dazu nicht zu sagen. Wirklich für mich mit einer der absolut herausragendsten Kämpfer bei dieser Veranstaltung, Anthony Rumble Johnson, hat wirklich eine unglaublich gute Performance gezeigt gegen einen sehr, sehr, sehr guten Kämpfer. Man darf das einfach nicht vergessen. Natürlich sieht so ein Glover Teixeira ein bisschen alt aus und man hat so das Gefühl, dass der mehr oder weniger so, weiß ich nicht, so ein Relikt aus vergangenen Zeiten ist. Aber das ist ein sehr, sehr, sehr guter Kämpfer. Das hat er häufig unter Beweis gestellt. Und gestern haben wir darüber gesprochen, er hat halt gegen John Jones verloren. Allerdings jetzt auch nicht, ja, also er war nicht völlig chancenlos, sag mal jetzt mal. Gegen Phil Davis, glaube ich, da war er einfach mental noch nicht wieder bereit, um anzugreifen. Aber ansonsten hat er richtig, richtig gute Leute besiegt. Also das ist kein Fallobst, so ein Glover Teixeira. Aber Anthony Johnson lässt es so aussehen, als wäre Glover Teixeira Fallobst. Und es gibt natürlich nur einen Kampf, der jetzt von mir ersehnt wird. Das ist DC gegen Rumble Johnson. Ich bin einfach gespannt, wie so ein Kampf zwischen den beiden ausgehen würde, wenn beide wirklich ein volles Trainingscamp haben und sich voll und ganz auf ja den jeweiligen Gegner einstellen können. Denn damals war es ja so, dass Daniel Cormier für John Jones eingesprungen ist, der ja diesen Unfall da gebaut hat. Brauche ich nicht lange drüber reden, wisst ihr sowieso. Und Anthony Johnson hatte natürlich nicht so viel Zeit, sich auf einen der besten Wrestler in der UFC einzustellen. Und auch Rumble und auch Daniel Cormier hatte natürlich nicht die Zeit, sich auf Rumble Johnson einzustellen. Und jetzt beide vielleicht mit einem kompletten Trainingscamp und auch mit der Erfahrung, die sie schon gemacht haben, könnte das wirklich ein sehr, sehr interessanter Kampf sein. Und Stand heute würde ich auf Rumble Johnson tippen. Also die Performance jetzt, das war unfassbar. Also das war wirklich unglaublich. So erfahrenen Kämpfer in so kurzer Zeit auszunocken, für mich einfach herausragend. Und ich glaube, es wird zu wenig gewürdigt. Ich glaube wirklich, dass das zu wenig geschätzt wird von vielen Fans. Die sehen das wirklich so, dass der Rumble da halt hingeht und so einen alten Mann kurz mal K.O. schlägt. Für mich ist die Leistung wirklich absolutes Championship-Niveau, die er da gezeigt hat. Gar keine Frage. Also ich glaube, dass Glover Teixeira viele Kämpfer in der Top 10 in der Light Heavyweight Division besiegen würde. Lass uns mal gucken, wer da so eigentlich sich noch aufhält. Natürlich die üblichen Verdächtigen. Alexander Gustafsson. Da würde ich jetzt nicht unbedingt Geld auf Gustafsson setzen, sage ich ganz ehrlich. Da würde ich Teixeira und Gustafsson so auf einer Ebene sehen. Bader gegen Teixeira würde ich Teixeira sogar ein Stück vorn sehen. OSP gegen Teixeira, auch hier würde ich Teixeira als besseren Kämpfer ansehen. Shogun gegen Teixeira, auch hier würde ich auf Teixeira tippen. Interessant würde es dann werden bei Jimmy Manua. Rashad Evans ist ja nicht mehr in der Division, deswegen fällt er für mich raus. Also, ich glaube, Teixeira ist schon einer der besten Light-Heavyweight-Kämpfer, die du aktuell kämpfen kannst. Und dann so eine Leistung zu zeigen, ist einfach nur phänomenal. Und Mipa schreibt es ja gerade, natürlich nochmal herauszuheben. Ich glaube, Teixeiras Takedown-Versuch gegen wen war das? Dan Magliata war das, glaube ich, der sich gegen den angeschlagenen Teixeira wehren musste. Das war auch nochmal ganz lustig, das stimmt natürlich. Ist immer wieder interessant, wenn du das siehst, dass ein Kämpfer praktisch so ausgenockt ist, dass er nicht mehr unterscheiden kann, gegen wen er jetzt gerade kämpfen muss. Oder ob das jetzt gerade der Referee ist oder der Kämpfer. Und das finde ich auch mal ganz lustig, muss man ehrlicherweise sagen. Donald Cerrone gegen Rick Story, auch hier phänomenale Leistung von Donald Cerrone, hätte ich so nicht erwartet. Wir wissen auch, dass Donald Cerrone ein bisschen angeschlagen in den Kampf gegangen ist. Er hat gesagt, er ist aufgewacht mit den schlimmsten Kopfschmerzen, die er jemals hatte, hat sich insgesamt einfach nicht so 100% fit gefühlt, hat dann noch seinen Schlüssel von seiner Harley verlegt oder verloren, weiß der Kuckuck. Also es lief für ihn nicht ganz rund im Vorfeld. Dennoch hat er es gewuppt bekommen und hat einen Typen gefinisht, den du eigentlich nicht finisht. Also Rick Story zu finishen ist an sich nochmal eine herausragende Leistung. Nicht nur, dass du ihn besiegst, aber ihn zu finishen ist wirklich äußerst selten. Jetzt muss ich mal nachgucken, ob Rick Story überhaupt schon mal K.O. geschlagen wurde oder via TKO verloren hat. Das ist mir jetzt natürlich, also ich kenne jetzt Rick Storys Rekord nicht komplett auswendig, deswegen muss ich dann immer kurz nachgucken. Also gegen Gastelum hat er via Split Decision verloren, genauso gegen Mike Pyle. Damien Maia hat ihn via Submission besiegt. Martin Kempman via Split Decision. Charlie Brennerman gegen via Decision. Nee, Rick Story hat noch nie in seiner Karriere einen Kampf via TKO oder KO verloren. Und das ist natürlich auch nochmal beeindruckend, dass Donald Cerrone das hinbekommt. Es scheint so, als ob er in der Welterweight Division genau in der richtigen Division angekommen ist. Nicht, dass er in der Lightweight Division irgendwie nichts zu sagen hatte. Auch da hat er die Gegner reihenweise besiegt, bis auf wenige Ausnahmen. Und Donald Cerrone hat dann nachher so mehr oder weniger angedeutet, dass er jetzt gerne gegen Eddie Alvarez kämpfen würde, um den Lightweight-Titel. Cerrone hat Alvarez ja schon besiegt, von daher, ja, ich sag mal so, vor anderthalb, zwei Jahren, glaube ich, wäre das möglich gewesen für Donald Cerrone, mit so einer Leistung jetzt Lightweight-Titelkampf sich zu ergaunern, sage ich mal. Aber aus meiner Sicht gibt es in der Lightweight-Division neben die Möglichkeit mit Conor McGregor eigentlich nur Khabib Nurmagomedov, der jetzt um den Titel antreten sollte. Nicht, dass Cerrone sich das nicht verdient hätte, aber er hat einen Titelkampf gehabt vor nicht allzu langer Zeit, den hat er verloren in dieser Division. Es war natürlich gegen den anderen Gegner, gar keine Frage, aber aus meiner Sicht ist Nurmagomedov dran oder eben Conor McGregor. Ja, also und Cerrone, warum sich jetzt nicht weiter in der Welterweight-Division erstmal etablieren? Er hat definitiv die Skills, da auch sich einen Titelkampf zu erarbeiten. Und ich würde jetzt mal abwarten, was Maia und Condit machen am nächsten Wochenende. Und ich habe es ja gestern schon gesagt, Condit gegen Cerrone, darauf hätte ich aber auch mal Bock. Also von daher, es gibt genügend Kämpfe für Donald Cerrone, die sich da anbieten. Und Cerrone ist sowieso einer der absoluten Megastars in der UFC. Und die UFC könnte, glaube ich, auch noch mehr von Donald Cerrone profitieren. Ich glaube, die UFC muss Cerrone nicht, die müssen ihn nicht mehr pushen, weil er unbekannt wäre oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass sie das wahre Potenzial von Donald Cerrone noch nicht ausschöpfen. Ja, also vielleicht fehlt da auch so der perfekte Gegner für Cerrone, ähnlich wie Nate Diaz einfach Conor McGregor gebraucht hat, um den richtigen Durchbruch zu schaffen. Also nicht, dass Nate Diaz nicht im Vorfeld schon ein Star war, bevor er gegen Conor gekämpft hat, aber auf dem Level war er definitiv nicht. Und vielleicht braucht Cerrone auch so einen Typen. Aber ich sehe da noch eine große Zukunft für Donald Cerrone, obwohl er schon ewig dabei ist. Er hat ja gesagt, er möchte auf jeden Fall 50 Kämpfe bestreiten. Was auch noch interessant ist, Donald Cerrone ist jetzt erstmal gar kein UFC-Kämpfer mehr, fällt mir gerade noch ein. Denn er hat seinen letzten Kampf bei UFC 202 mit dem aktuellen Vertrag bestritten, hat aber schon klar gemacht, er möchte in der UFC bleiben. Sein Manager wird jetzt mit der UFC verhandeln, wird mit Sicherheit ein bisschen mehr Kohle wollen und vielleicht auch noch das ein oder andere Goodie. Ich denke mal, die UFC wird so einen Kämpfer wie Cerrone niemals gehen lassen. Also ich denke, da sind sie bereit, wirklich tief in die Tasche zu greifen. Dann wurde auch noch bekannt, dass Cerrone so eine kleine Bekanntschaft pflegt mit den neuen Besitzern von WME. Also von daher müssen wir uns da, glaube ich, keine Sorgen machen, dass Donald Cerrone die UFC verlassen könnte. Und ja, so blöd wäre die UFC auch nicht. Mike Perry besiegt Hui Gui Lim. Beeindruckende Performance von Mike Perry. Bei dem Lim, da kann ich nicht so richtig einschätzen, ob der die besten Zeiten schon hinter sich hat. Ich kann mich erinnern, als der Pascal Kraus besiegt hat vor 2-3 Jahren, ist schon eine Weile her, da hat man das Gefühl gehabt, dass das echt ein Typ ist, den man auf dem Zettel haben muss, der in naher Zukunft hier vielleicht sogar um den Titel in der Division antreten kann. dann nach der Magny-Niederlage, hat dann eine lange Pause hinter sich und ist jetzt zurückgekommen gegen Mike Perry. Eigentlich ein Kampf, den er gewinnen muss, in Anführungsstrichen. Sah jetzt da nicht so gut aus. Also jetzt muss man das alles wieder in Frage stellen. Also diese Vorschusslorbeeren, die er bekommen hat, muss man jetzt alle wieder so ein bisschen vielleicht zurücknehmen und sagen, ja, vielleicht war er doch nicht so gut, wie wir dachten. Vielleicht waren einfach die Gegner nur so schlecht. Und ich meine, er muss sich wahrscheinlich keine Sorgen machen, dass er jetzt hier die UFC verlassen muss oder so. Aber ja, ein bisschen mehr habe ich mir von Lim schon erwartet. Perry sah sehr gut aus für so ein UFC-Debüt, gar keine Frage. Also der hat mir vielleicht jetzt ja von seinem Charakter nicht so gut gefallen, aber von seiner Leistung dafür umso mehr. Und in dieser Welterweight-Division ist Platz für so einen Mike Perry, würde ich mal behaupten. Also wenn er die Leistung bestätigen kann und auch bessere Gegner so finishen kann, dann ist er definitiv ein Typ, der in der Welterweight-Division in der UFC seinen Platz finden wird. Tim Means hat diesen Platz schon lange gefunden, hat Sabah Hormazi wirklich beeindruckend besiegt und Tim Means ist auch so ein Kämpfer, ähnlich wie Neil Magny, auch wenn Magny gestern verloren hat oder heute, wann auch immer man das jetzt zeitlich verorten will, der eigentlich schon ein größerer Star sein müsste, ja, aufgrund seiner Kämpfe, als er es ist, denn Magny ist natürlich, Means ist natürlich wahrscheinlich jedem UFC-Fan im Begriff, aber ist jetzt keiner, den man direkt auf dem Zettel für einen Titelkampf hat, aber man muss sagen, dass er wirklich gute Kämpfer besiegt hat, gute Kämpfe gezeigt hat und ich weiß nicht, welchen Platz hatten der gerade in der Welterweight Division. Wird er da überhaupt gerankt? Nee, er ist noch nicht mal in den Rankings und da müsste er definitiv mal sein. Also ich sehe so einen Tim Means definitiv vor einem Jake Ellenberger zum Beispiel oder ja, definitiv. Ja. Tim Means gegen Donald Cerrone. Wäre für Cerrone wahrscheinlich ein Rückschritt, für Tim Means wäre es eine interessante Nummer. Müssen wir mal gucken, was da noch möglich ist. Aber ja, tolle Performance von ihm und Tomasi mit dem Cut der Woche sozusagen. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild gesehen habt, das ich auf @mmaradio.de gepostet habe, auf Twitter, auf Facebook natürlich auch. Da sieht man den Cut ziemlich gut von Tomasi. Der ist schon übel, also holy shit, da weiß ich nicht, ob da noch Salbe reicht. Ich glaube, da muss man schon Pflaster drauf machen mittlerweile. Die Prelims, oh ja, die Prelims, die insgesamt sowieso für mich eine phänomenale Card mit UFC 199, das geilste Event, das ich in diesem Jahr gesehen habe. Wirklich von Anfang bis Ende einfach eine großartige Card. Es gab so einen kleinen Durchhänger während den Prelims. Der Lobov-Kampf und der Pennington-Kampf, die waren jetzt aus meiner Sicht zu dominant, oder was heißt zu dominant? Es war zu deutlich, wer von den jeweiligen Kämpfern gewinnt und es ging nicht viel ab im Oktagon, so muss man sagen. Aber ansonsten wirklich phänomenal, absolut phänomenale Card und definitiv auch besser als UFC 200. Rumble Johnson hat es ja gesagt, mit diesem Event lassen wir UFC 200 aussehen wie ein Stück Dreck und das war definitiv so. Also wenn irgendjemand sich ein Pay-Per-View kaufen möchte, dann muss er sich den kaufen, 202 und 200 kann man dann ruhig mal beiseite lassen, obwohl das vielleicht so natürlich für die Geschichtsbücher ein wichtiges Event war, weil es dieser Meilenstein ist mit 200. Aber ich wollte auf die Prelims zu sprechen kommen und natürlich auf Cody Garbrandt gegen Takeya Mitsugaki. Gestern habe ich noch gesagt, also so richtig bin ich noch nicht überzeugt von Cody Garbrandt. Der hat zwar gute Kämpfer besiegt, aber ob das wirklich die Elite ist in der Bantamweight Division, bezweifeln. Ich sage das jetzt immer noch, allerdings sage ich das mit der Einschränkung, dass dieser Mitsugaki-Sieg, ja, innerhalb von irgendwie 40 Sekunden oder 48 Sekunden waren es, glaube ich, hat der Mitsugaki besiegt, ist jetzt 10-0. Der ist beeindruckend, gar keine Frage. Die Mühe her, fehlt mir noch ein Sieg gegen einen wirklich gestandenen Top 5 Bantamweight-Kämpfer. Da bietet sich für mich natürlich Brian Caraway an, der nach dem Kampf sich auch direkt zu Wort gemeldet hat und gemeint hat, also ich würde jetzt gerne gegen Cody Garbrandt kämpfen. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu spät kommt. Es kann sein, dass die UFC jetzt auf den Zug aufspringt und wirklich Cruz gegen Garbrandt macht. Ich würde dennoch behaupten, dass Garbrandt Cruz nicht besiegen kann. Da bleibe ich dabei. Und ich kann es aber auch jetzt nicht untermauern, weil das, was ich bislang von Cody Garbrandt gesehen habe, ist zu wenig, beziehungsweise die Gegner sind zu schwach. um wirklich einschätzen zu können, wie gut Cody Garbrandt ist. Vielleicht ist er so ein Kämpfer, der mit der Aufgabe wächst, ja, also der einfach, egal gegen wen er antritt, immer noch mal so eine Schippe draufpacken kann und sich dann auch am Gegner qualitativ entlanghangeln kann und besser werden kann. Es könnte sein, ist schwer zu sagen, weil er hat gute Gegner gekämpft, gar keine Frage, aber es ist einfach nicht die Spitze in der Bantamweight-Division. Es ist kein Uriah Faber, wird er eh nicht tun, weil es ist natürlich sein Mentor und sein Teampartner. Es ist kein Brian Caraway, es ist kein Rafael Assunção dabei, es ist kein TJ Dillashaw und schon gar kein Dominic Cruz dabei. Es ist noch nicht mal so ein Typ wie John Lineker oder Aljamain Sterling dabei gewesen. Und das sind halt so aus meiner Sicht die Kandidaten, die er noch in seinem Rekord braucht, um wirklich dann Ansprüche in Richtung Titel stellen zu können. Ich kann damit leben, wenn die UFC jetzt sagt, komm, wir machen den Cruise-Kampf, aber ich würde es fast schon ein bisschen ungerecht finden, auch wenn es das in diesem Business wahrscheinlich nicht gibt, dieses Wort, TJ Dillashaw gegenüber. Dafür war für mich der erste Kampf zwischen Cruz und Dillashaw viel zu eng, um zu sagen, komm, wir geben jetzt so einem Garbrandt diesen Titelkampf, wenn er eigentlich noch Arbeit vor sich hätte, um sich diesen Kampf zu verdienen. Damit möchte ich seine Performance letzte Nacht nicht kleinreden. Das war wirklich eine hervorragende Performance von ihm, auch sehr beeindruckend, ähnlich beeindruckend wie die ganzen anderen Kämpfe, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Aber ich möchte Cody Garbrandt gegen den Top 5 Bantamweight-Kämpfer sehen, bevor er den Titelkampf bekommt. Und ich möchte dann nicht sowas haben, dass dann wirklich so ein Typ wie TJ Dillashaw, der so knapp dran war, diesen Titel zu verteidigen gegen Dominic Cruz. Und viele haben ihn ja auch als Sieger auf dem Punktzettel gehabt, ja, dass der einfach übergangen wird. Also das, ja, gefällt mir nicht so gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber die Performance von Garbrandt, das möchte ich nochmal herausstellen, phänomenal. Ich stand da, ich bin nämlich aufgestanden, als er Mitsugaki ausgenockt hat und habe gedacht, holy shit, der Typ ist wirklich richtig gut, aber ja, ich habe mich dazu gerade, denke ich mal, ausgiebig geäußert, was mir noch fehlt. Raquel Pennington besiegt Elizabeth Phillips, kein großer Kampf aus meiner Sicht. Pennington hat wieder einen engen Kampf für sich entscheiden können. Sie muss da so ein bisschen aufpassen. Sie hat ja auch schon schlechte Erfahrungen damit, wenn sie die Kämpfe so eng gestaltet, dass dann irgendwie ja in die andere Richtung ausschlägt, das Pendel, und dass sie dann mal einen Kampf verliert. Also sie hätte aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr machen müssen, aber sie hat den dritten Kampf in Folge gewonnen gegen eine taffe Gegnerin mit Elizabeth Phillips und hat jetzt wirklich ein paar gute Gegnerin auf ihrem Rekord versammelt, hintereinander, Jessica Andrade, Betch Correa, jetzt Elizabeth Phillips, das liest sich schon gut und man muss weiter ein Auge auf Raquel Pennington haben. Übrigens, Spekulationen gibt es da am Rande, dass sie, also Raquel Pennington und Tisha Torres in Las Vegas geheiratet haben. Ja, ist wirklich so. Also zumindest gibt es einen Instagram-Post, der von Raquel Pennington mit folgendem Text versehen wurde, ich versuche das jetzt so ein bisschen aus dem Gedächtnis zusammenzustellen, was in Las Vegas passiert, und dann sagt man ja eigentlich, bleibt in Vegas, aber sie hat dann geschrieben, hält für immer, und man sieht dann sie und Tisha Torres, wie sie auf irgendeinem so Hotelfloor stehen, und ich glaube, Tisha gibt Raquel Pennington einen Kuss auf die Wange. Ich wusste nicht, dass Tisha Torres bisexuell ist oder lesbisch ist, das wusste ich wirklich nicht. Ich dachte, sie hat einen Freund, aber entweder verarschen die uns jetzt alle beide oder da haben sich zwei gesucht und gefunden. Und ja, ich sag mal so, für alle, die zugucken dürfen, es ist ein Riesenspaß. Ja, ich finde beide, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht gerade unattraktiv. Also Raquel Pennington und Tisha Torres. Ja, mein Tisha ist schon ein Paketchen, aber süße Maus, kann man nicht meckern. Ich würde sie beide nicht von der Bettkante stoßen, aber ich würde es natürlich doch tun, weil eben ich bin ja verheiratet. So, hier kommt ein Beitrag. Hey Ricky, war ein krasser Kampf. Hatte auch McGregor vorne, aber Nate ist schon ein geiler Typ. Hab mich bepisst vor Lachen, als er den Mittelfinger ausgepackt hat. Kann jetzt leider nicht mehr weiterschauen, aber hole ich dann nachher nach. Bis dann. Ja, vielen Dank für deinen Beitrag hier, für deine Wortmeldung. Das finde ich immer ganz gut, wenn Leute einfach so kurz ihre Meinung zum Kampf, zum Main Event in den Chat posten. Lese ich gerne vor. Also, auch Sebastian hat die Sendung wieder verpasst, man kann ja alles nachgucken, aber ich bleib kurz dabei, nochmal über diese Mittelfingergeschichte von Nate Diaz zu sprechen. Ja, es ist irgendwie immer wieder lustig und es kann eigentlich auch nur einer auspacken, so eine Aktion, oder von mir aus zwei, nämlich Nick Diaz könnte sowas auch immer wieder raushören. Aber wenn Nate Diaz seinen Mittelfinger auspackt, ist es einfach immer irgendwie eine geile Situation. Es passt halt zu ihm. Und es gibt andere Kämpfer, wenn die das machen würden, da würden wir mit der Nase rümpfen und würden denken, was sind das für Vollidioten. Aber zu Nate passt das einfach. Das ist sein Image, das er selber geschaffen hat. Unabsichtlich ist es ein Marketing-Genie. Denn dieses Bild wird auch wieder, ich sag mal, in Anführungsstrichen in die Geschichte eingehen. Aber ich bin mir sicher, dass wir hunderttausende Fotos sehen werden, genau mit diesem blutverschmierten Nate Diaz, wie er den Stinkefinger in Richtung Conor McGregor zeigt und auch dieses Zeigen auf den Gegner, wenn er ihn irgendwie erwischt hat oder wenn er erkennt, hey, du bist müde, und er zeigt dann da so hin und lacht und sagt so, hey, du Penner, was ist jetzt hier, du wolltest hier eine große Show bieten. Das ist einfach Nate Diaz, und ich glaube nicht, dass er das macht, weil er so ein guter Marketing-Experte ist, sondern es ist einfach seine Art, aber damit vermarktet er sich perfekt. Aber ja, definitiv eine Szene, die im Gedächtnis bleiben wird. Artem Lobov besiegt Chris Avila. Der Coach von Artem hat das, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, John Kavanagh. Er hat zu einem Zeitpunkt gesagt, du bist hier mit einem Kind im Oktagon. Und genauso wirkte das. Chris Avila wirkte wirklich so extrem grün hinter den Ohren. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Schritt in die UFC deutlich zu früh kommt. Und das Potenzial zwar schlummert, aber er einfach noch nicht auf dem Level ist. Und Lobov hat das Ganze relativ für seine Verhältnisse relativ easy über die Bühne gebracht, ist wenig Risiko gegangen. Ich kann das auch verstehen, für ihn steht hier eine Karriere auf dem Spiel, er hat einen nicht ganz so guten Rekord und er möchte natürlich in der UFC bleiben, und es ist ihm jetzt gelungen, er hat seinen ersten UFC-Sieg eingefahren, und ich kann mir vorstellen, dass wenn die UFC nach Nordirland zurückkehren wird, Ende des Jahres, dass dann so ein Artem Lobov da mit auf der Karte steht. Übrigens, gestern habe ich zwei Fehler gemacht, das ist meiner Müdigkeit geschuldet gewesen. Zum einen habe ich behauptet, dass die UFC Ende des Jahres zurück nach Dublin kommt, das ist natürlich Quatsch. Ich glaube, Belfast ist die Lokalität, die angesteuert wird in Nordirland. Und ich habe auch erzählt, dass Neil Magny seinen letzten Kampf bestreiten wird für die UFC, beziehungsweise dass sein Vertrag nach diesem Kampf gegen Lawrence Larkin ausgelaufen wäre. Das habe ich völlig durcheinander gebracht, nämlich Lawrence Larkin war der Kämpfer, dessen Vertrag ausgelaufen ist, und nicht Neil Magny. Aber wie gesagt, gestern war ich einfach noch von meiner Rückreise vom Urlaub völlig im Arsch und habe so ein bisschen, mir ist so ein bisschen, also irgendwie so die Sendung aus der Hand geglitten, muss ich fast schon sagen. Ich war einfach zu sehr kaputt. Ich hätte die Sendung entweder früher starten müssen oder vorher mir irgendwas reinziehen sollen. Was? Nee, gut. Die Prelims wurden eröffnet von Courtney Casey gegen Randa Marcos. Ich konnte den Kampf nicht vollständig verfolgen, denn ich wurde zu diesem Zeitpunkt ausgekitzelt von meiner Tochter und konnte nicht so richtig dem Kampf folgen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe ja auch gestern schon gesagt, der Kampf interessiert mich jetzt gar nicht so sehr, und von daher war das Kitzelmatch mit meiner Tochter fast spannender für mich, ganz ehrlich. Aber ja, Courtney Casey besiegt Randa Marcos. Jetzt komme ich noch zu einem Kampf, der mir am Herzen liegt, nämlich Lawrence Larkin gegen Neil Magny. Lawrence Larkin ist auch so ein Kämpfer, den man irgendwie immer wieder vergisst. Ja, also man weiß, dass es ein guter Kämpfer ist, aber man hat ihn nie so richtig auf dem Zettel. Dabei war ja zu Strikeforce-Zeiten schon ein Kämpfer, der kurz davor stand, einen Titelkampf zu bekommen. Hat Robbie Lawler besiegt. Dann gab es ja den Verkauf, oder nicht den Verkauf, den gab es ja schon vorher von Strikeforce an die UFC, aber dass praktisch Strikeforce aufgelöst wurde und dass viele Strikeforce-Kämpfer in die UFC überliefen. Da hat er dann, also der gute Lawrence Larkin, seine erste Niederlage einstecken müssen gegen Francis Carmont, und dann ging es für ihn so ein bisschen bergab, aber eigentlich bis zu seinem letzten Strikeforce-Kampf, als er Robbie Lawler besiegte, galt er als mit das größte, oder doch, ich würde schon sagen, mit das größte Talent im MMA-Sport, und hat es dann irgendwie abgegeben. Jetzt scheint er wieder auf dem richtigen Weg zu sein, bis auf den Tumanov-Ausrutscher. Hat er wirklich phänomenale Leistungen gezeigt. Und so einen Typen wie Neil Magny so zu finishen, da gehört schon was dazu. Und es waren ja nicht nur die Elbows, die so beeindruckend waren von Lawrence Larkin, sondern natürlich auch diese Leg Kicks. Er hat ja wirklich Neil Magny da den Fuß abgeschlagen, kannst du sagen. Und das war wirklich so von allen Kämpfern, ja, ich glaube, die überraschendste Performance für mich. Also, dass der so deutlich Neil Magny besiegt, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Also da hätte ich eher geglaubt, dass das Rumble Johnson Glover Teixeira sehr früh so beeindruckend K.O. schlägt, als dass Lawrence Larkin Neil Magny so schnell finisht und wirklich so alt aussehen lässt. Das war beeindruckend. Und wie gesagt, Larkins Vertrag ist jetzt beendet. Er hat sich im Vorfeld immer schon wieder so ein bisschen negativen Richtung UFC geäußert. Das habe ich gestern schon erzählt, ich habe nur die Namen verwechselt. Er ist ein bisschen damit unzufrieden, wie die UFC ihn präsentiert, wie sie ihn pusht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn er jetzt in Verhandlungen geht, dass das eine der Forderungen sein wird, dass er auch mal ein Main Event bekommt, dass er auf UFC und Fox Veranstaltungen vielleicht prominenter dargestellt wird und dass er natürlich auch auf Pay-Per-View-Cards kämpfen möchte und nicht mehr bei den Fight Pass Early Prelims da am Start sein möchte. Und ich glaube, den Status, den hat er jetzt mit diesem Sieg auch verlassen. Also du kannst den Typen nicht nur auf Fight Pass kämpfen lassen. Das ist jemand, der um den Titel kämpfen kann in der Welterweight Division. Definitiv. Ich guck mal gerade, ob Larkin schon gegen Tim Means gekämpft hat. Nein, das wäre doch ein interessanter Kampf. Allerdings ist Tim Means nicht gerankt und Lawrence Larkin dürfte mit diesem Sieg einen großen Satz nach vorne machen. Ist auch nicht gerankt, Lawrence Larkin. Ach, interessant. Interessant. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese beiden Kämpfer sich in naher Zukunft mal über den Weg laufen, Lawrence Larkin und Tim Means. Zeitlich würde es ja jetzt passen, beide haben heute gekämpft und die UFC muss sich halt irgendwie mit Larkin einigen und dann ja, wäre das doch ein interessanter Kampf, der für einen der beiden Kämpfe, für den Sieg reichen natürlich, vielleicht ja, ein weiterer wichtiger Sieg in Richtung Titelkampf sein könnte. Aber Larkin, man muss damit aufhören, ihn so ein bisschen abzuschreiben. Das ist jemand, der in den nächsten Monaten, wenn er die Leistung beibehalten kann, von sich reden machen wird, definitiv. Was haben wir dann noch gehabt? Colby Covington gegen Max Griffin. Das hat mich nicht so beeindruckt. Sehr, sehr dominante Performance von Covington. Griffin hat überhaupt keine Sonne gesehen gegen das Wrestling von Covington. Und Marvin Vittori gegen Alberto Uda. Auch eine starke Performance von Vittori, muss man sagen. Und es ist wichtig, glaube ich, dass da auch wieder ein Europäer mit in der Verlosung ist. Ich weiß, dass er in den USA trainiert, aber es ist einfach gut, wenn andere Kontinente eine Rolle spielen in diesem UFC-Karussell. Weil vielleicht haben wir dann irgendwann nicht mehr das Problem, dass wir so wie gestern Abend, dass wir dann darüber diskutieren müssen, wie sinnvoll es ist, UFC 204 um 4 Uhr morgens zu starten. Deshalb finde ich es immer ganz gut, wenn europäische Kämpfer erfolgreich sind in der UFC und solange das nur in Anführungsstrichen relativ wenige sind, wird sich da nichts ändern, denn wir brauchen viele erfolgreiche europäische Kämpfer und wir brauchen vor allem viele europäische Zuschauer, die dann lautstark protestieren, wenn Pay-Per-Views in Europa um 4 Uhr beginnen. Anders wird sich da nichts ändern, da bin ich mir relativ sicher. Abschließend ist natürlich auch noch wichtig, wer sich die $50.000 einstecken konnte für Fight of the Night und Performance of the Night. Fight of the Night, Conor McGregor gegen Nate Diaz, unterschreibe ich sofort. Man muss natürlich sagen, dass für die beiden $50.000 wahrscheinlich eher so, also da lachen die nur noch. Ja. Also das kriegt dann wahrscheinlich irgend so ein Betreuer als Trinkgeld oder so, denn die werden richtig Asche gemacht haben, beide Kämpfer. Ich bin gespannt, wenn dann irgendwie im Laufe der Woche die Paychecks veröffentlicht werden, was da dann zu lesen sein wird. Performance of the Night ging an Anthony Johnson und Donald Cerrone, auch das kann ich so unterschreiben. Für mich, das mache ich ja immer bei den Instant Reaction Videos, die Top 3 Kämpfer der Nacht, die Top 3 Fighter of the Night, so habe ich das, glaube ich, mal genannt. Auf Platz 3 ist für mich, jetzt muss ich überlegen, ob ich da nochmal was umschmeiße. Nein, mache ich nicht. Lawrence Larkin, für mich wirklich, ich habe nicht damit gerechnet, dass er so eine starke Performance zeigt und in so kurzer Zeit Neil Magny dominiert. Und das war für mich absolut herausragend und hat mir einfach viel Respekt abverlangt. Großartige Leistung von Larkin, deswegen für mich Platz 3. Platz 2, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Garbrandt oder Anthony Johnson. Man kann natürlich auch sagen, ja, warum machst du dann Garbrandt nicht auf die 3? Aber ich wollte Larkin unbedingt dabei haben, weil ich die Performance phänomenal fand. Ich habe mir jetzt dafür entschieden, dass Anthony Johnson für mich Platz 2 ist in Sachen Fighter of the Night. Ja, weil er einfach auf extrem hohem Niveau einen Nummer 2 gerankten Mitkontrahenten um den Titel ausgenockt hat. Das ist einfach, das kann man einfach nicht kleinreden. Das ist so eine phänomenale Leistung und für mich höher zu werten als der K.O.-Sieg von Cody Garbrandt gegen Mitsugaki. Deswegen für mich Anthony Johnson auf Platz 2. Und auf Platz 1 ist für mich dann wirklich Conor McGregor. Ich habe das vorhin schon so ein bisschen erklärt, dass ich es wirklich beeindruckend finde, wenn ein vermutlich schon geschlagener Kämpfer, so sah jedenfalls Conor McGregor Ende der dritten Runde aus, so zurückkommt und dann diese vierte Runde sich krallt und damit auch den Kampf. Das ist für mich wirklich, das schaffen nur ganz wenige und aus meiner Sicht schaffen das nur Champions. Und vor allem ist es beeindruckend, wenn du eigentlich schon ausgesorgt hast, wenn du nicht mehr darum kämpfst, irgendwie einen großen Contract dir zu erhaschen oder einen Titelkampf, sondern du hast eigentlich alles schon inne. Conor McGregor muss nicht mehr kämpfen, muss nichts mehr beweisen. Er hat genügend Kohle, er hat einen UFC-Titel gewonnen, aber es war ihm wichtig, diesen Kampf zu gewinnen und er ist über sein Limit hinausgegangen und hat in der vierten Runde eine hervorragende Leistung gezeigt und insgesamt war das halt einfach eine tolle Performance von einem Champion und deswegen ist das für mich der Fighter of the Night, Conor McGregor, herausragende Leistung. Jetzt gucke ich nochmal kurz in den Chat, ob da noch was Neues kam. Sebastian, der hat sich vorhin ja schon beschwert, dass er den Beginn der Sendung verpasst hat. Hier nochmal der Hinweis, ihr könnt natürlich diese Ausgaben auch auf YouTube nachschauen. Das mache ich jetzt für die Podcast-Hörer. Alle, die jetzt hier den Podcast hören, können einfach mal auf youtube.com/c/nonpg gehen und können sich da die Videos angucken. Für alle, die jetzt hier das Video sehen, ihr könnt auf www.nonpg.de gehen, da könnt ihr den Podcast nachhören. Keine Ahnung, warum ihr das machen wollt, aber könntet ihr. Was schreibt Sebastian noch? Er schreibt, meine Meinung, Wahnsinnskampf, hat die Erwartungen echt erfüllt, Respekt vor beiden. Im Wrestling würde man sagen, dass beide gestärkt daraus hervorgehen. Das ist ein guter Aspekt, den er hier nochmal mit aufwirft. Gehen denn wirklich beide gestärkt aus diesem Kampf? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das für die Divisions, für die diversen Divisions überhaupt keine Auswirkung hat. Ja, dass das Ergebnis aus diesem Kampf ist eigentlich so, das schwebt einfach nur so im Raum. Ja, das ist fast schon nur eine persönliche Fehde, hat man so das Gefühl. Also, ich glaube jetzt nicht, dass Nate Diaz aufgrund der Niederlage in den Rankings fallen muss oder fallen wird. Ich glaube auch nicht, dass Conor McGregor jetzt irgendwelchen Schaden davon genommen hätte, wenn er diesen Kampf, also in den Rankings, wenn er diesen Kampf verloren hätte. Es wirkt halt einfach wie so ein Spaßkampf, der uns geschenkt wurde. So muss man es sagen. Aber ja, einfach Wahnsinnskampf. Mehr kannst du dazu nicht sagen. Dann schreibt er noch, findest du, dass Nate trotz der Niederlage einen möglichen Titelkampf verdient hätte? Nein, sage ich. Also aus meiner Sicht würde ich Nate Diaz keinen Titelkampf geben, weil es andere Kämpfer gibt, die diesen Titelkampf eher verdient hätten. Khabib Nurmagomedov ist da als erstes zu nennen. Und wenn du einen dieser beiden Kämpfer von heute Nacht einen Titelkampf geben möchtest, dann muss es Conor McGregor sein. Und also das wäre für mich wirklich nur noch lächerlich, wenn die UFC jetzt Nate Diaz einen Titelkampf gibt und Conor McGregor verteidigt seinen Titel dann in der Featherweight Division und anschließend lässt man die beiden nochmal gegeneinander kämpfen, nur um diesen Lightweight-Titel mit im Spiel zu haben. Wenn du das machen möchtest, dann musst du das Risiko gehen und Conor McGregor gegen Eddie Alvarez stellen. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schwerer Kampf für Eddie Alvarez und natürlich auch für Conor McGregor. Und ich würde behaupten, dass Conor, wenn er so eine Leistung zeigen kann wie jetzt gegen Nate Diaz, dass er Eddie Alvarez besiegen kann, aber es würde extrem schwer werden. Eddie Alvarez ist ein Typ, der sich sehr, sehr gut auf die Schwächen seines Gegners einstellen kann und er hat gezeigt, wie man einen Anthony Pettis ausschaltet mit sehr, sehr gutem Wrestling und das ist auch etwas, das Conor McGregor zum Verhängnis werden könnte gegen Eddie Alvarez. Also es wäre ein Risiko für die UFC und für Eddie Alvarez wäre es natürlich eine riesengroße Möglichkeit auszusorgen, so muss man sagen, denn wenn er diesen Conor McGregor-Kampf bekommt, wird er auch, denke ich mal, eine sehr, sehr gute Kampfbörse bekommen. Und er hat eine gute Chance, Conor McGregor zu besiegen. Aber Conor hat mich ja auch gestern Nacht überrascht mit seiner Leistung. Von daher, warum soll er das nicht nochmal tun? Ron King schreibt, Conor kriegt 3 Millionen für diesen Kampf. Nate 2 Millionen, das ist natürlich schon eine Ansage. Und dann muss man ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass es noch so ein bisschen Kohle im Nachhinein gibt für die beiden Kämpfer, von der wir immer gar nicht so viel mitbekommen, die dann so unter der Hand mehr oder weniger läuft. Sebastian, da siehst du mal, vor Connor hat Nate 2020 gemacht, 50.000 wären damals mehr als sein ganzes Gehalt gewesen. Ja, klar, also siehst du halt, wie ein Kampf alles verändern kann. Und im Endeffekt war Nate zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und profitiert jetzt davon und hat ausgesorgt. Anders kann man es nicht sagen. Und er hat es auch verdient, definitiv. Und da bin ich ausnahmsweise mal bei Ariel Helwani, dass ich sage, eigentlich muss jeder Kämpfer 1 Million verdienen pro Kampf. Ja? Also es kann einfach nicht sein, dass manche Kämpfer auf Camps verzichten müssen, weil sie zu wenig Kohle bekommen. Auf diesem Level, wenn du wirklich die beste Liga sein möchtest, und du bist ja die beste Liga, die UFC ist die beste Liga, wenn du solche Pay-Per-View-Zahlen hast, wenn du so einen Deal hast wie jetzt mit Fox, wenn du einfach auf der ganzen Welt präsent bist, dann kann es nicht sein, dass deine Kämpfer nicht genügend Kohle haben, um ihre Fight-Camps zu veranstalten. Das geht überhaupt nicht. Das ist ein absoluter Witz. Und sowas gäbe es oder gibt es meiner Meinung nach in keiner Sportart, die so eine Präsenz im Fernsehen hat, außer in der UFC oder außer im MMA-Sport. Also das ist einfach nur noch lächerlich. Und da muss die UFC nachbessern, definitiv. Sebastian schreibt noch, was? Thank him, Nate. Ach so, ich dachte gerade, was meint er denn damit? Aber er hat natürlich hier versucht, den irischen Akzent in Schriftform wiederzugeben. Mipa schreibt noch, ist Nate eigentlich anfällig für Cuts? Ja, sind beide Diaz-Brüder. Also Nick hat mittlerweile sich das Narbengewebe entfernen lassen. Aufgrund vieler Cuts, Sparring-Sessions und auch im Kampf haben die enorm viel Narbengewebe hier, sag mal, im Stirnbereich und auch an den Wangen hat sich da gebildet. Und das platzt schneller auf als gesunde Haut, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und das ist immer schon ein Problem gewesen von Nate Diaz. Frankie Edgar ist auch so ein Typ, den pustest du im Endeffekt einmal an, da sieht da aus, aber gerade durch Stacheldraht gerannt wäre. Also das ist schon immer ein Problem gewesen von Nate Diaz. Bei Nick Diaz weiß ich nicht, ob das jetzt mit der Behandlung, also er hat sich das Narbengewebe ja entfernen lassen, behoben ist das Problem, oder ob das auch nochmal grundsätzlich ein Hautproblem ist. Ja, die Struktur der Haut, vielleicht ist die irgendwie da anfällig. Kann ich nicht sagen, aber Fakt ist eins, die Diaz-Brüder waren schon immer Kämpfer, die relativ schnell bluten. Und das muss man, finde ich, auch als Punktrichter berücksichtigen. Ja, es ist halt einfach ein Unterschied, ob ein Kämpfer einfach anfällig ist für Cuts oder ob er wirklich so verprügelt wurde, dass jetzt ausnahmsweise bei ihm mal was aufgerissen ist. Übrigens, lasst euch nicht von den Bildern täuschen, die man jetzt zuletzt gesehen hat, dass Conor McGregor relativ unbeschadet so im Gesicht aus diesem Kampf gegangen ist. Conor McGregor hat sich schminken lassen. Ja, also das sieht man bei manchen Fotos auch. Conor McGregor hat sich nach dem Kampf schminken lassen, damit man die Blessuren nicht zu sehr sieht. Also das gibt ein paar es gibt ein paar Fotos, da kann man das gut erkennen. Was gibt's sonst noch? Word Ricky, ich weiß nicht, auf was sich das bezieht, aber zurück. Und Nieper schreibt noch, oh, cool zu wissen. Gut, dann sind wir eigentlich durch. Ich glaube, das meiste habe ich gesagt. Am Donnerstag gibt es natürlich wieder eine Podcast-Folge MMA Radio. Radio, genau so heißt es. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Zeit jetzt noch nutzt und vielleicht auf iTunes eine kurze Bewertung schreibt für MMA Radio. Wenn ihr hier einen Daumen da lasst für das Video, das ich jetzt hier veröffentlicht habe, natürlich hilft es auch, wenn ihr den Non-PG-Kanal abonniert, wenn ihr auf Facebook und auf Twitter MMA Radio folgt. Ich habe es oft genug gesagt, wo ihr uns finden könnt, deswegen lasse ich das jetzt mal außen vor. Jens schaltet sich noch mit ein. Ich glaube, Connor wird jetzt eine längere Pause einlegen und seinen Federgewichtstitel niederlegen. Also letzteres stimme ich dir zu. Ich kann mir auch vorstellen, dass Conor McGregor den Titel abgibt und sagt, ich trete im Lightweight an. Längere Pause. Ich behaupte mal, wir sehen ihn dieses Jahr noch. Also 30.12. oder eben in New York. Jetzt im ersten Moment würde ich darauf spekulieren, dass er am 30.12. wieder antritt. New York kommt doch sehr, sehr schnell und diese Trainingscamps sind natürlich schon sehr, sehr anstrengend und er hat eine leichte Verletzung davongetragen und wir können mir schon vorstellen, dass er sich jetzt einfach bis Ende des Jahres zurückhält, aber ich denke, dieses Jahr sehen wir ihn noch, aber das wird sich in den nächsten Tagen klären. So, eigentlich habe ich alles gesagt. Ach genau, ich wollte noch darauf zu sprechen kommen, wer am Donnerstag dann zu Gast sein wird bei MMA Radio, weiß ich nämlich noch nicht. André Peschke steht wieder auf dem Zettel, sage ich jetzt mal, aber der muss gucken, ob er neben der Ergreifung der Weltherrschaft Zeit hat für einen so winzigen Podcast wie MMA Radio. Ansonsten würde ich vorschlagen, entweder Jojo oder Peter, einer der beiden, wird hoffentlich Zeit haben und dann gibt es auch eine neue Folge. Jetzt gibt es nochmal was im Chat. Doch gesagt, dass die Company das niemals machen könnte, weil die ganze Division degradiert würde. Ja, um darauf nochmal zu sprechen zu kommen. Wenn Dana White sagt, der Titel wird verkannt oder Jose Aldo ist jetzt wieder der Champion, weil du den Titel nicht verteidigst, dann ist das so. Also ich glaube nicht, dass Conor McGregor schon so viel Macht hat, dass er entscheidet, welche Titel aberkannt werden und welche nicht. Denn ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt ganz interessant sein wird in den nächsten Monaten, der Machtkampf zwischen Conor und Dana. Conor hat jetzt aus meiner Sicht so viele Möglichkeiten, wie er noch nie hatte in der UFC. Andererseits wird es ihm auch so schwer wie möglich gemacht, diese Möglichkeiten jetzt auszuschöpfen, weil Dana White es nicht schmecken wird, dass Conor McGregor diese Möglichkeiten hat. Also versteht ihr, was ich damit meine? Wenn er ein besseres Verhältnis hätte mit Dana White, und ich behaupte, dass das Verhältnis der beiden eben nicht das Beste ist, dann könnte er sich jetzt, da könnte er jetzt im Endeffekt jeden Shot callen, wie man im Englischen sagt. Also er könnte einfach wirklich alles sagen, was er jetzt als nächstes macht. Er könnte sagen, ich kämpfe jetzt um den Light Heavyweight Titel und ich könnte mir vorstellen, dass selbst das machbar ist. Aber aufgrund dessen, dass Dana White so ein bisschen angepisst ist von Conor McGregor, wird Dana White jetzt bestimmen, wo es lang geht. Interessant ist natürlich WME, die das anders sehen werden als Sufa oder als die Fertitta-Brüder, diese ganze Situation. Das sind Vermarktungsgenies. Die achten nicht darauf, ob es sportlich irgendwie Sinn macht oder sonst irgendwas. Hier geht es um Kohle, nur um Kohle, nur um Vermarktung. Und das ist auch nochmal interessant. Da könnte es wirklich jetzt in den nächsten Wochen interessante Aussagen geben von WME, von den oder aus dem McGregor Camp und natürlich auch von Dana White. Wird interessant sein, das zu beobachten. So, also vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao.